die europäische Revolution, die mit Martin Luther anfing, die wie ein Frühlingswetter über Deutschland ging, die erstmals zumindest eine staatstreue Konfession schuf. Sie löste sich auf in Hunderte, ja in Tausenden von Bibelsekten und hat heute übrig gelassen herrliche, zankende Pfarrergruppen. Das erscheint für eine geistige Revolution des 20. Jahrhunderts zu wenig. Und ich möchte noch kurz erwähnen, jene Gruppe, die sich bemüht, den Nationalsozialismus sich am meisten anzunähern, die deutschen Christen. Auch die bestehen schon aus 4 oder 5 verschiedenen Bewegungen. Im Übrigen aber haben sie nicht auf das Alte Testament verzichten lassen können. Im Übrigen sehen sie das deutsche Volkstum vom Standpunkt des Christentums und nicht das Christentum vom Standpunkt des deutschen Volkstums. Das ist ein sehr schwerwiegender Unterschied. Das Volk und das Volkstum galt der römischen Kirche bis auf heute als die Folge eines ephemeren Sündenfalls, der irgendwo einmal im Garten des Paradieses stattgefunden haben soll. Den orthodoxen lutherischen Kreisen gilt das Volkstum als ein Übel, als ein notwendiges Übel. Einer hat die klassische Prägung gebraucht, das Volkstum ist eine Notverordnung Gottes. Auf jeden Fall ist man doch von irgendeinem Standpunkt aus Palästina aus bemüht, das Volkstum nicht als ein Wert an sich zu sehen, sondern als ein Mittel, das man nun in irgendeine sogenannte Sinn der Weltgeschichte zur Christianisierung aller Völker einfügen will. Und wenn man das als Sinn des ganzen geistigen Kampfes auf unserer Erde betrachtet, sowohl die Europäer wie die Schwarzen und Gelben in eine Gesamtchristianisierung einzufügen, dann ist das eben eine Nivellierung der Rassen und Seelen- und Charakterwerte, gegen die ja die nationalsozialistische Revolution aufgestellt.